Amen. Ich bin der Computer. Er ist der Norddeutsche Rundfunk mit dem zweiten Programm. Es folgt der Computerclub im Club. Am Mikrofon ist Reinhard Gau. Zweite Clubstunde, wie wir gerade gehört haben, Reinhard Karl am Mikrofon, der Kollege Computer hat es gesagt. Und die zweite Stunde ist der Computer Club im Club, aber erstmal Musik. Das war der Gummitwist, moderne Ausgabe von Der Plan, denn den Gummitwist tanzt man heute ja nicht nur vor der Haustür mit Mutters Schlüpfergummi oder so ähnlich, sondern den Gummitwist tanzen die Buchstaben auf dem Bildschirm am Computer, am Komposter. Ja, wir wollen vom Komposter reden. Also heute im Club, der Computerclub. Was gibt es im Computerclub? Erstens Merkwürdigkeiten über Computersucht. Was ist das, Computersucht? Zweitens Top Secret für alle, die sich zu Weihnachten einen Komposter oder Computer wünschen. Drittens BTX, der Computer Chaos Club und die Hamburger Sparkasse. Und viertens dann ganz kurz ein paar Hinweise auf Bücher. Aber erst natürlich Musik, und zwar Heaven 17, 5 Minutes to Midnight. Das ist ganz wichtig für alle, die sich zu Weihnachten einen Computer wünschen. Ein großer deutscher Computerhersteller, sehr viele Jugendliche haben von dem einen Computer, bringt kurz nach Weihnachten ein neues Modell raus. Da wird im Augenblick ganz groß geworben für das alte Modell, dass das vor Weihnachten noch verkauft wird. Und dann kommt nach Weihnachten ein neues, sehr viel besseres Modell raus. Deshalb mein Rat, wenn ihr euch zu Weihnachten einen Computer wünscht, dann lasst euch einen Gutschein geben und löst den erst im Februar ein. Nun, wie versprochen, Joachim Witt von seiner richtigen Seite, das Supergesicht, ganz neu, brandneu Joachim Witt. Da. Heute zu Gast beim CCC, dem Chaos Computer Club in Hamburg. Im CCC sind Leute, die man Hacker nennt, Computerfreaks, die in fremde Computer meist sehr große eindringen, über das Telefon oder über Bildschirmtext. Am Wochenende waren sie bei einer Sparkasse zu Gast, heute Morgen bei der Post. Ich bin jetzt hier am externen Rechner der Deutschen Bundespost, Postgiro Berlin West. Der Dienst war mir bisher fremd, aber ich glaube, ich muss mal in Berlin ein Girokonto eröffnen. Ja, und da gibt es unterschiedliche Formen, so ein Girokonto zu eröffnen. Also der Chaos Computer Club in Hamburg, kurz CCC, hat die Parole ausgegeben, Kabelsalat ist gesund. Im CCC sind Computerfreaks, die allerdings Probleme im Datenschutz sehen und die über die Schwächen der Computerei, vor allem wenn all die Computer miteinander vernetzt sind, über diese Schwächen nicht nur reden, sie machen was, sie wissen was, sie wissen, wie man in andere Computer eindringen kann, und damit das sozusagen der Öffentlichkeit klar wird, haben sie da einiges gemacht, das werden wir gleich hören, aber jetzt noch ein bisschen Maurenbrecher mit einem Stück, das auch damit was zu tun hat. Maurenbrecher hat noch ein kleines Nachspiel, er kann gut Klavier spielen. Also im Augenblick geht es um den CCC, den Computer Chaos Club in Hamburg, sozusagen eine Art Robin Hood des Datenschutzes. Der neueste Streich des Computer Chaos Club ging mit dem Bildschirmtext, auch kurz BTX genannt. Also was ist BTX? Über Kabel, bald über Kabel, jetzt über Telefon, kann man auf seinen Fernseher zu Hause Schrifttafeln abrufen. Schrifttafeln, die eingegeben werden, zum Beispiel von Verlagen. Da kann man also sehen, was für wichtige Artikel oder auch nicht so wichtige sie gerade in ihrer Zeitung haben. Man kann anwählen Reisebüros, welches, was gibt es da, Teneriffa im Sonderangebot. Man kann anwählen alle möglichen Leute, die Informationen geben wollen. Die Informationen geben wollen, sind die sogenannten Anbieter. Und das alles ist so auf so schönen Schrifttafeln. Und der Computer Chaos Club, der hat nun auch noch einen kleinen Computer dabei. Aber so einen kleinen Computer sollen wir alle ja vielleicht auch bald zu Hause haben, wenn die Rechnung des Postministers aufgeht. Dann soll man nämlich über den Bildschirmtext BTX bald zum Beispiel eine Banküberweisung machen oder man soll bei Versandhäusern bestellen. Alles über Bildschirmticks. Text auf dem Bildschirm erscheint dann auch der Kontoauszug der Sparkasse. Fragt sich nur, ob es der Kontostand des eigenen Kontos ist. Also der Chaos Computer Club ist auch Anbieter bei BTX. Das heißt, wir sind also seit knapp 3,5 Monaten Anbieter im deutschen Bildschirmtextsystem. Das heißt, wir machen da so eine Art elektronische Zeitung und bieten Informationen über Bildschirmtext und Datenkommunikation allgemein an, weisen auf Missbrauchsmöglichkeiten hin und schreiben auch, wo mal wieder was im System nicht läuft. Und gleich geht's natürlich weiter mit dem CCC, dem Chaos Computer Club. Halle Schaumburg, auch ein schöner Name. Also der Computer Chaos Club in Hamburg ist selbst Anbieter bei BTX, beim Bildschirmtext. Das heißt, die machen da so eine kleine elektronische Zeitung. Es ist so, dass die meisten Informationen, die sie rausgeben, bekommt man umsonst. Wenn man selbst so ein BTX-Ding hat, muss man natürlich haben, wählt man die an, sieht man interessante Sachen. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die kosten Geld. Das sind ganz schöne Spielereien. Die kosten zum Teil viel Geld. Also man muss vielleicht mal die Informationen noch dazugeben. Es ist beim Bildschirmtext so, dass wenn man zum Beispiel von einer Zeitung eine Information haben will, dann kostet das was. Ich meine, sonst muss man ja auch die Zeitung kaufen. Das Geld wird von der Post eingezogen. Das ist wichtig, um gleich zu kapieren, was gleich kommt. Nämlich, als der Steffen vom CC kürzlich so eine Seite, die man also auf dem Bildschirm dann sehen kann, edierte, so nennt man das, also gestaltet hat. Und da hat er alle Punkte auf dem Bildschirm bis zum letzten ausgereizt. Da passierte was ganz eigenartig. Da erschienen plötzlich Codenummern. Und dabei war eine Codenummer, der sie nachgegangen sind. Und das war die Codenummer einer Sparkasse, der Hamburger Sparkasse. Und wenn man diese Codenummer weiß, dann kann man mit dieser Codenummer sozusagen so tun, als sei man der Besitzer der Codenummer. Also wenn ich die Codenummer von Fritz Meier weiß und die eingebe, dann kann ich auf Fritz Meiers Kosten Bildschirmtext benutzen. So wie wenn ich in die Wohnung von jemand gehe und da telefonieren würde. Man muss nicht in die Wohnung gehen, das geht mit der Codenummer. Und ja, was haben Sie dann gemacht oder was war das Problem? Hören wir Sie selbst. Als wir dann wussten, dass es die Hamburger Sparkasse war, haben wir natürlich gegrübelt, was machen wir jetzt? Denn die Post sagt ja, das geht alles nicht. Und also sie sagt nicht, das geht nicht im Sinne, das darf man nicht, sondern die Post sagt, das ist technisch einfach unmöglich. Richtig, das ist technisch unmöglich und das System wäre sicher und sowas würde nicht passieren. Und informiert selbst kaum über die Missbrauchsmöglichkeiten, die wirklich bestehen. Das heißt, die ganzen Teilnehmer, auch gerade die kleinen Teilnehmer, wissen doch oft nicht Bescheid, was für Missbrauch eigentlich getrieben werden kann. Ja, und da mussten wir dann einfach mal was tun, um zu zeigen, wie weit das überhaupt gehen kann. Tja, und da gab es nächste Woche sozusagen eine Station in diesem Weg, zu zeigen, wie das gehen kann. Nämlich einer vom CCC, also dem Computer Chaos Club Hamburg, der berühmte WOW, wurde eingeladen nach Köln zu einer sehr vornehmen Veranstaltung von Datenschützern. Und zwischen lauter Leuten im Nadelstreifen kam er da also in seiner Kluft an und erzählte denen, was man alles machen kann. Dass man also, wie ich vorhin sagte, wenn man so eine fremde Kennnummer rauskriegt, und das ist gar nicht so schwierig, ja, das Ding extrem unterlaufen kann. Und da haben die Leute von der Post gesagt, April, April, das geht gar nicht. Und da waren die natürlich ein bisschen gereizt. Und dann haben sie in der Nacht vom Samstag zu Sonntag was gemacht. Ja, was haben sie gemacht? Einfach unsere eigenen gebührenpflichtigen Seiten aufgerufen. Also ihr habt so getan, als wärt ihr die Haspa, ja, ihr seid da reingegangen, seid auf deren Fahrrad gestiegen und seid rumgefahren auf einer Straße, auf der man Miete zahlen muss auf euer Konto. Ja, also quasi die Autobahngebühr für den Chaos Computer Club. Ja. Und das konnten wir machen, weil wir waren uns vorher klar darüber, dass wir das nicht machen, um das Geld in Anspruch zu nehmen, sondern um die Risiken aufzuzeigen. Wie viel Geld ist denn da zusammengekommen und auf welche Weise? Ja, um eine Seite aufzurufen, muss man eine bestimmte Tastenkombination drücken. Und um die Seite wiederholt aufzurufen, damit jedes Mal wieder diese Gebühr fällig wird, müsste man also jetzt da meinetwegen Tage oder Nächte sitzen und immer auf dieselbe Taste hauen. Und das ist natürlich dummes Zeug, wenn man einen Computer hat. Kleines Basic-Programm geschrieben, an die Tastatur angeschlossen und dann macht es immer Klick, klack, klick, klack. Und jedes Klick, klack, waren 5 Mark. Und als das Programm lief, haben wir das noch so ein bisschen verbessert, dass es also geschwindigkeitsmäßig optimal war, dass man also so viel rausholen konnte wie irgend möglich. Ein anderer hat da gesagt, Missbrauch bei Bildschirmtext 30.000 Mark pro Stunde. Wir hatten das schon mal mit Seiten von Axel Springer, mit Einpfennigseiten allerdings, so ein bisschen getestet und kamen auf eine Summe zwischen 10.000 und 20.000 Mark höchstens. Naja, und... In welchem Zeitraum? Eine Nacht? Pro Stunde. Pro Stunde. Pro Stunde. Pro Stunde. Und jetzt wissen wir es halt ziemlich genau mit unserem Programm. Kamen in 13 Stunden 135.000 Mark zusammen. Die sind jetzt sozusagen auf eurem Konto noch? Die sind auf unserem Konto. Und werden von der Post automatisch abgebucht bei der Hamburger Sparkasse? Ja, da müssen wir uns jetzt noch einigen, wie wir das ganze Problem lösen hinterher. Das ist also noch ungeklärt. Ihr wollt das Geld nicht unbedingt behalten? Nö, wir wollten das ja aufzeigen, worum es geht. Und das ist gelungen. Und die Sparkasse hat das auch, die Hamburger Sparkasse hat das auch akzeptiert. Dass wir haben ihnen unter deren Kennung auch noch einfach einen Brief geschrieben, den sie sofort lesen konnten. Und der Datenschutzbeauftragte hat mit der HASPA dann auch gleich telefoniert und wir haben mit denen auch telefoniert. Und die waren natürlich erstmal irgendwo geschockt, aber sie haben es eingesehen. Ja, ein Problem gibt es da noch zu lösen. Die Post ist also mit 2% an dem ganzen Umsatz beteiligt, an Inkassogebühren. Und das wird also das nächste Problem sein, was wir jetzt erstmal zusammen mit der Hamburger Sparkasse und der Post lösen müssen, wer jetzt die 2% bezahlen muss. Also im Augenblick sieht es so aus, Chaos Computer Club zusammen mit Datenschutzbeauftragten und Hamburger Sparkasse gegen die Post, ja? Ja, ich meine, wir sind ja alle in der Art Teilnehmer an diesem System und die Post hat dort einfach Mist gebaut. Und da muss man einfach mal drüber reden, wenn die Post dazu bereit ist. Übrigens, gestern hatte der Bundespostminister, Minister Schwarz-Schilling, Geburtstag. Das war also ein bisschen Geburtstagsgeschenk. Du in the Name of Love oder auch Pride heißt das Stück, finde das sehr schön. Noch einen kleinen Nachtrag zum CCC, dem Computer Chaos Club in Hamburg. Die machen in Hamburg zwischen Weihnachten und Neujahr so ein Treffen von Computerfreaks und kleinen und großen Hackern und Leuten, die sich für BTX interessieren. Und es gibt ja noch ganz andere interessante Sachen, die, also ich will jetzt nicht drüber reden, das ist ja auch mal eine juristische Frage. Die machen also ein Treffen zwischen Weihnachten und Neujahr, nämlich die Weihnachtsdatenschleuder. Und wer sich dafür interessiert, der soll mal Papier und Bleistift holen. Nach der nächsten Musik sage ich die Adresse vom CCC und ich sage dann auch noch was zu unserem Versuch, hier mal so einen Computerclub im Club zu machen. Ihr sollt nämlich schreiben, was ihr davon haltet und was man vielleicht für Themen da behandeln sollte. Dazu gleich etwas. Wer uns schreiben will, braucht also auch Papier und Bleistift. Holt das oder schreibt es einfach in den Computer rein. It's my life von Talk Talk. Gleich gibt es die Adresse vom Computer Chaos Club und unsere Adresse natürlich auch. Vorweg, hier liegt ein ganzer Stapel von Computerbüchern. Keine Angst, ich lese die weder vor, noch mache ich jetzt hier eine 9-mal schlaue Besprechung. Wenn ihr euch für Literatur zum Computer interessiert, also zum Beispiel Mein erster Computer heißt ein Buch für Anfänger oder ein anderes Buch, was ich hier habe, Pac-Man & Co. über Computerspiele oder die Chip-Generation über Computerkids und so weiter. Ich nenne die Titel jetzt nicht alle. Wenn ihr euch für solche Sachen interessiert, schreibt doch. Ich schicke euch einen Infozettel. Das steht zu jedem Buch so 10, 15 Zeilen. Dann haben die Interessierten eine Übersicht und die, die sich dafür nicht interessieren, werden jetzt damit auch nicht belatschert. Deshalb jetzt 2 Adressen. Die erste Adresse Computer Chaos Club, CU Schwarzmarkt, Schwarzmarkt, Bundesstraße 9, Bundesstraße 9, 2000 Hamburg 13. Bitte Rückporto beilegen. Und wer diese Liste haben will oder wer eine Idee hat, was könnte man in so einer Sendung machen oder wer der Meinung ist, so eine Sendung ist einfach Quatsch, sollte man gar nicht machen, der schreibt bitte an den NDR Jugendfunk Club, Stichwort Computerclub. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, findet ihr es gut, dass man in so einer Sendung auch Besprechungen über Geräte macht? Und ich denke, solche Tests von Geräten, die sollte nicht nur ich oder jemand hier aus der Redaktion machen, die solltet ihr auch machen. Also es wäre eine Sache, wo viele Leute mitmachen können, wenn euch sowas interessiert. Deshalb schreibt, Nick Kershaw hat eine neue Platte rausgebracht, die hören wir jetzt. Das war der Computer Club im Club auf 2 der Club. Am Mikrofon war Reinhard Karl.